Mutter Courage und ihre Kinder. Was hat dieses Stück so beliebt und so berühmt gemacht? Vielleicht gar nicht so sehr die großen Themen, von denen es im Gewand einer historischen Fabel, der Untertitel verspricht eine Chronik aus dem Dreißigjährigen Krieg, erzählt. Tödliche Mutterliebe, das sich durchschlagen in harten Zeiten, die Grausamkeit des Lebens. Noch mehr als mit dieser Thematik dürfte der Erfolg des Stückes mit der Tatsache zu tun haben, dass es eine wirklich tolle Rolle bietet. Eine Monsterrolle, die das Publikum Furcht und Schrecken lehrt und dazu jene Einfühlung, die im Brecht-Theater nach dem Willen seines Schöpfers eigentlich streng verboten ist. Eine Rolle, die zudem erstklassiges Schauspielerinnenfutter bietet. Jedenfalls reißen sich seit Jahrzehnten viele echte und selbsternannte Theaterdiven darum, einmal die Mutter Courage spielen zu dürfen. Mutter Courage ist eine der populärsten Theaterfiguren, die Brecht sich je ausgedacht hat. Und das ist deswegen so erstaunlich, weil sich der Dramatiker so viel Mühe gegeben hat, sie zu einer abschreckenden Heldin zu machen. Nach der Uraufführung im Züricher Schauspielhaus im April 1941 mit Therese Giese in der Titelrolle beklagte sich Brecht über die seiner Meinung nach viel zu couragefreundliche Inszenierung. Sie erlaube, von der erschütternden Lebenskraft des Muttertiers zu sprechen. In der Folgezeit veränderte der Autor das Stück, um seine Haltung zur Hauptfigur noch zu verdeutlichen. Im Text des Dramas nennt er seine Heldin einmal eine Hyäne des Schlachtfelds. Aufgeschrieben hat Brecht das Stück im Herbst 1939, innerhalb von 5 Wochen im schwedischen Exil. Entwürfe gab es aber wohl schon früher. Angeregt hatte ihn der Roman »Trutz Simplex« oder »Ausführliche und wunderseltsame Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstürzerin Courage« des deutschen Dichters Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen aus dem Jahr 1670, aber auch die Geschichte einer nordischen Marketenderin aus einem Buch des schwedisch-finnischen Schriftstellers Johann Ludwig Runeberg. Mutter Courage ist trotz der historischen Färbung weniger ein Stück über einen bestimmten Krieg, den Dreißigjährigen Krieg schildert Brecht als Bürgerkrieg, nicht als Glaubenskrieg, sondern über den Krieg und das Geschäftemachen schlechthin. Im Allgemeinen kann man sagen, dass uns gemeinen Leuten Sieg und Niederlag teuer zu stehen kommen, heißt eine der zentralen Weisheiten des Dramas. Die Marketenderin Anna Vierling, genannt Courage, will aber eben das nicht einsehen. Immer hofft sie auf Profit und stur behauptet sie, der Krieg nährt seine Leute besser. Stets aufs Neue betont Brecht die Skrupellosigkeit der Courage. Und doch ist es ihm nicht gelungen, seine Heldin wirklich abstoßend wirken zu lassen. Woran liegt das? Der kluge Kritiker Georg Hensel hat versucht, Brechts Dramatikerarbeit in 3 Phasen zu gliedern. Die anarchische Phase dauerte seiner Meinung nach bis etwa 1928. Die doktrinäre Phase umfasst ungefähr die 10 folgenden Jahre. Es folgt, von 1938 an, die Phase der Synthese aus Anarchie und Doktrin. Die Mutter Courage kann man der 3. Phase zuordnen, in der sich die Helden loslösen von den moralischen Lehrformeln und ein poetisches Eigenleben aus listigen, anrüchigen Kompromissen entwickelten. Man merke den späten Stücken die Mühe an, schrieb Hensel, die es den Dramatiker Brecht gekostet habe, seine Helden trotz ihrer gelegentlichen Amoralität wieder zu Lehrgegenständen zu machen. Er muss ihnen ins Wort und in ihre lebendige Existenz fallen, um sie in Schaupräparate zu verwandeln. Diese Rückverwandlung in ein Schaupräparat ist Brecht bei der Mutter Courage besonders misslungen. Vermutlich ist das der triftigste Grund ihres Welterfolgs.